Facebook entwickelt nach Medienberichten ein Angebot für die Kommunikation innerhalb von Unternehmen. In der speziellen Version der Plattform sollen sich Mitarbeiter untereinander austauschen und gemeinsam an Dokumenten arbeiten können. Der neue Dienst soll Facebook at Work heißen. Markus Schuler im Silicon Valley. Wie muss man sich das neue Angebot von Mark Zuckerberg vorstellen? Nach dem, was bislang hier an die Öffentlichkeit gelangt ist, unterscheidet sich dieses neue Angebot rein äußerlich nicht vom bekannten Facebook-Design. Der große Unterschied ist wohl, dass die Nutzer die Möglichkeit haben, nach privaten und beruflichen Kontakten zu trennen. Das ist ja häufig das Problem, wenn man ein Konto bei dem Netzwerk hat. Die Freundeskreise reichen da nämlich vom familiären Kontakt bis hinein ins Berufsleben. Da möchte der ein oder andere Benutzer sicherlich besser trennen können. Nun, solche Kollaborationsangebote gibt es ja bereits. Wem würde Facebook hier konkret Konkurrenz machen? Solch ein Angebot würde sich vor allem gegen Google und Microsoft richten, die bereits mit Office 365 bzw. SharePoint im Falle von Microsoft und den Google Docs solche Angebote recht erfolgreich am Markt etablieren konnten. Es würde aber auch gegen Anbieter wie Salesforce gehen, die mit Chatter eine Art Facebook für Unternehmen in der Cloud betreiben. Und daneben gibt es noch eine Vielzahl kleinerer Anbieter zu nennen, wären hier zum Beispiel Slack oder Quip, die sich ebenfalls auf das Thema Zusammenarbeit spezialisiert haben. Für viele Unternehmen ist es wichtig, nämlich den E-Mail-Verkehr zu reduzieren. Es gibt ja bekannte Netzwerke wie das deutsche Xing oder LinkedIn. Sehen Sie da auch Konkurrenten für die Idee von Facebook? Absolut. Gerade die beiden von Ihnen genannten Netzwerke haben sich ja darauf spezialisiert, die Kontaktdaten dezidiert beruflicher Kontakte miteinander zu verknüpfen. Und angesichts von 1,3 Milliarden Nutzern weltweit, auf die Facebook mittlerweile kommt, würde das natürlich auch auf die Geschäftsmodelle dieser beiden von Ihnen genannten Unternehmen eine nicht unerhebliche Bedrohung bedeuten. Es ist so schön zu formulieren, nach Medienberichten gibt es eine Idee von Facebook für Facebook at Work. Wie weit ist dieses Angebot von Facebook denn schon konkret gediehen? Was weiß man da? Nach allem, was wir wissen, gibt es bereits einen Test, den Unternehmen extern durchführen können. Ich vermute mal, spätestens im ersten Halbjahr des nächsten Jahres können wir mit einer Veröffentlichung rechnen. Mit welchem Problem hätte Facebook zu kämpfen, wenn es ein solches Netzwerk für Unternehmen einführt? Das sind eigentlich zwei Punkte zu nennen. Zum einen gibt es ja einige Unternehmen, die den Zugriff ihrer Mitarbeiter auf Facebook während der Arbeitszeit verbieten. Das ist sicherlich ein nicht unerhebliches Problem. Das größte Problem dürfte aber schlussendlich das Vertrauen sein, gerade wenn es um Dokumente geht. Und es ist ja immer von Kollaboration, von Zusammenarbeit in diesem Zusammenhang die Rede. Dann geht es häufig natürlich auch um sensible Daten. Und die Frage wird sein, wollen Unternehmen wirklich interne Dokumente einem Netzwerk anbieten, das sein Geschäftsmodell aus dem Nutzungsverhalten seiner Benutzer zieht, indem es deren Verhalten und die Inhalte, die sie auf solch einem Netzwerk hinterlassen, untersucht. Ich glaube, das dürfte die schwierigste Herausforderung für Unternehmen sein. Facebook ist ja auch ein soziales Netzwerk, ein Medium, das die Geschäfts- und Nutzungsbedingungen immer wieder ändert. Privat hat man da eher resigniert. Wie sieht das im Businessbereich aus? Glauben Sie, dass Unternehmen das immer wieder mit sich machen lassen? Das ist in der Tat eine der entscheidenden Fragen. Hier wird sich Facebook sicherlich sehr genau festlegen müssen und Unternehmen, die Interesse haben, solch ein Netzwerk bei sich einzuführen, klar machen müssen, dass es hier ganz feste Regeln gibt, die auch nicht nach Belieben, nach Gusto, wenn es Facebook gerade passt, geändert werden können. Die Frage ist immer dann berechtigt, wenn Geld involviert ist, wenn ein Netzwerk eine bestimmte Wertigkeit hat, wenn es umsonst ist, haben Unternehmen sicherlich wenig Rechte und da werden sich auch Unternehmen eher weniger auf solch ein Angebot einlassen. Wenn es aber eine bestimmte Wertigkeit hat und Unternehmen dafür einen Preis zahlen, dann können sie auch eine Gegenleistung einfordern, dann hat man hier ein Vertragsverhältnis. Und wenn das der Fall ist, dann dürfte Facebook sich da sicherlich auf bestimmte AGBs festlegen lassen, die sie so schnell auch nicht ändern werden. Markus Schuler, Korrespondent im Silicon Valley, vielen Dank für diese Informationen, Einordnung und Hintergründe zum neuen Angebot Facebook at Work.